ich hoffe, dass ich nicht zu spät bin. Nee. Also jetzt um die Uhrzeit, aber ich habe erst die E-Mail jetzt bekommen. Und da bin ich angeschrieben worden jetzt. Von wem? Insider FDW. Ja, weiß ich Bescheid. Sie haben eine E-Mail von mir bekommen. Von Ihnen. Ja, aber sicherlich noch ein paar andere. Ein paar hundert oder ein paar tausend. Jetzt habe ich also, sehe ich nicht, dass es auch an andere gegangen ist, also in der Adresszeile. Ja. Aber Blindkopie nennt man das. Ja, Udo Pohlmann, t-online.de an, steht hier auch. Ich bin da halt ziemlich berührt jetzt auch über die Sache, weil ich ja selber Opfer bin. Ne? Und der Fall ist ja das, was hier abgespielt wird. Sie wurden mit Staatsgewalt in die Psychiatrie gesperrt. Ne? Und da das war die Frau Konter. Ja, ich habe die Dame gehört, muss eine ältere Dame sein. Ne? Ja. Was aber aktueller ist jetzt wahrscheinlich. Von heute. Ist von heute. Das Telefonat Fall. Ist von heute. Ja, weil ich hatte den Fall schon vor, mir ist es 1999 gewesen, aber glauben Sie mir, bis dato habe ich kein Gehör gefunden. Also so hat man es mit mir auch gemacht. Einfach weggesperrt. Diagnose erstellt, eine Falschdiagnose natürlich, ne, Schizophrenie und dann vollgepumpt und das ging mir jetzt richtig nah erstmal und dachte, ich probiere mal, ob diese Rufnummer überhaupt... Die stimmt seit 20 Jahren. Die stimmt schon seit 20 Jahren, weil ich habe meinen Fall versucht, glaube ich, auch hier publik zu machen, ne, aber schon vor einigen Jahren, aber... Da hatte ich auch kein Feedback bekommen. Ne? Also irgendwo rennt man ja dann nur noch von Pontius zu Pilatus und es kommt gar nichts zustande. Ne? Also es wurde nichts getan. Ich bin mittlerweile nicht mehr unter Betreuung. Ich war auch nicht kooperativ mit denen. Man lässt mich zwar in Ruhe, aber soweit für mich ist nichts geklärt worden. Was hat man Ihnen vorgeworfen? Was man mir vorgeworfen hat, ist ja, dass ich schizophren sei und dass ich Zwangsmedikation ausgesetzt werden muss, ne, weil ich nicht einsichtig sei. Nicht einsichtig? Mhm. Was würden Sie denn nicht einsehen? Dass ich krank bin, dass ich gestört bin. Ja, welche Störung, welche Krankheit? Ja, Schizophrenie. Ja, ist doch nur ein Wort. Was soll es denn sein? Ja, wodurch soll sich das denn... Das, ja, das erklärt man ja gar nicht. Aber ich kenne ja die Hintergründe, um was es hier ging. Ich habe damals in einer Scheidung gelebt, Trennung. Ich selber bin Türkin, ne? Und mein Ex-Mann, also jetzt mittlerweile seit damals, ist Deutscher. Ich habe 3 Söhne gehabt, ne? Und die er mir dann weggenommen hat. Die wurden vor meiner Nase entführt. Und ich habe seit damals keinerlei Kontakte mit meinen Kindern auch und Sinn und Zweck letztendlich kurz gefasst war, dass ich meine Kinder nicht in die Türkei entführen kann. Hat man auf die Art und Weise mich entmündigt, mich weggesperrt, mich zwangsgeschieden, ne, mir alles weggenommen. Ich lebe seit 10 Jahren praktisch nur noch von Grundsicherung und versuche peu à peu mein Leben wieder aufzubauen, was man mir richtig vernichtet hat. Was sollten denn die Söhne in der Türkei? Was sollten die Söhne in der Türkei? Das war niemals Diskussion, dass ich meine Söhne überhaupt in die Türkei bringe. Ich lebe ja selber seit sehr, sehr vielen Jahren in der Bundesrepublik. Ne? Ja, aber Sie sagten aber da eben so etwas. Sie hätten sie nicht in die Türkei entführen können, so hatten Sie das eben formuliert. Sollen, ja. Also aus den Wahnvorstellungen meines damaligen noch Ehemannes. Also man dachte, ne? Sie hätten das vor. Er hat das gedacht, ne, und hat ja. So alle Pferde scheu gemacht gegen mich. Also er hat was erfunden. Seine, ganz genau, das waren seine Befürchtungen. Nicht erfunden, also Befürchtungen, einfach seine Angst. Ne? Ja. Der meinte jetzt in der Scheidung, oder ihm ist eingetrichtert worden, angeblich von Dritten oder anderen, pass auf, deine Frau ist ja eine Türkin, sie könnte die Kinder in die Türkei entführen. Ja, aus dem heraus hat der das also ganze gegen mich praktisch durchgesetzt, ne? Dass ich da entmündigt wurde damals. Ich war 2 Jahre entmündigt, fast 4 Monate weggesperrt, ne? Und er selber ist sehr gewaltbereit, gewalttätig. Ich wollte auch mit ihm keinerlei Kontakte mehr dann auch. Und ich traute mich auch mit meinen Kindern keine Kontakte mehr aufzunehmen, weil einfach man mich als gestörte angestellt hat. Ne? Das wollte ich auch irgendwo dann auch nicht mehr meinen Kindern antun. Aber sie waren ja eh schon entführt damals von ihm, ne? Von ihm und seiner damaligen Lebensgefährtin. Hm? Also das ist 99, 2000, 2001, so lange war ich entmündigt und ich bin da, ich habe versucht, das über die Staatsanwaltschaft eine Anklage zu erwirken oder überhaupt eine, wie nennt man das, Ermittlungsverfahren gegen ihn, gar nichts. Also man hat für mich gar nichts getan. Mhm. Das fühlt mich jetzt gerade auch irgendwie ziemlich auf, weil ich habe versucht, das Ganze zu verdrängen jetzt und wo ich das jetzt bekommen habe, ne, habe das gerade aufgemacht und dachte, jetzt läuft der Film wieder ab. Weil so richtig kommt man davon nicht mehr weg, ne? Was ist denn derzeitig bei Ihnen los? Jetzt im Augenblick? Ja, alles ruhig? Nix. Ja. Also ich mache ja auch nichts mehr, ich habe auch gar nicht mehr die Kraft, etwas zu tun, ne? Also dagegen anzugehen. Hat man Ihnen irgendwelche Chemikalien gegeben? Ja, natürlich. Man hat mich damals vollgepumpt mit Psychopharmaka, ne? Und was war das damals? Wie hießen die alle? Zyprexa, zuvor Haidol, Truxal, Diazepam, also lauter Dinge, die mir nie vorher bekannt waren, ne? Und auch danach habe ich sie auch nicht mehr genommen, ne? Ich war in der Psychiatrie nicht kooperativ, habe immer gesagt, ich bin nicht krank, ne? Und die ganze Zustände überhaupt, was damals war, ich glaube, ich bin im falschen Film, ne? Einfach weggesperrt, wo wirklich, ja, sie sprang von Zuständen wie im KZ, was hier geschrieben wird. Genauso Betreuung, einem Zwangsbetreuung und vorgesetzt, ne? Aber dadurch, dass ich von vornherein absolut nicht kooperativ war, hat man irgendwann von mir abgelassen. Ich kam mir vor, wie so, wie soll ich das bildlich beschreiben, wenn ein Mensch von bissig bösen Hunden angegriffen wird, spielt man irgendwie so toten Menschen, ne? Und irgendwann wird von einem abgelassen. Und so war das ja auch. Also mein Schutzmechanismus war der. Und ich habe damals, also nachdem ich dann wieder entlassen wurde, ne, beziehungsweise man hat mir nahegelegt zu gehen, weil ich nicht bereit gewesen bin, mich therapieren zu lassen. Für was hätte ich mich therapieren lassen sollen? Ich war ein ganz normaler Mensch. Die haben mir ein Leben zerstört und ich sollte mich therapieren lassen. Ja, ich kenne solche Frechheiten. Bei mir hat man es ja ähnlich versucht. Bei Ihnen auch? Ja, ich hatte einen Strafvorbehalt bekommen und man hat mir dann nachgesagt, ich hätte mich in einer Gerichtsverhandlung damit einverstanden erklärt, dass ich eine Therapie mache. Ich wurde nur gefragt, ob ich damit einverstanden wäre, dass ich mal gelegentlich mit jemandem darüber spreche. Mhm. Und das wurde dann umgedeutet, bewusst wahrheitswidrig, als Einverständnis, eine Therapie zu machen. Ja, das war einem so. Weil ich angeblich einen Wahn hätte, da ich es ernst genommen hätte, dass man versucht hätte, mich zu erpressen, als eine Person von mir Lösegeld verlangte und mit Kopfschuss drohte. Das hätte ich nicht ernst nehmen sollen, denn der Herr hat leider sehr gute Beziehungen. In seinem Elternhaus wohnt ein Polizeibeamter. Mhm. Seine Stiefmutter wohnt mit der Staatsanwältin im selben Haus, die für seinen Fall damals zuständig war. Mhm. Sein Haus, in dem er wohnt, hat er im Rohbau von einem CDU-Ratsmitglied gekauft. Ein zweites CDU-Ratsmitglied wohnte bei ihm irgendwo zur Miete. Und da gibt es noch mehr Verflechtungen. Das sind nur ein paar einige. Die ich aufgeklärt habe. Ja, das ist so. Sobald dann solche, sag ich mal, es liegt ja dann Amtsmissbrauch irgendwo vor, ne? Sobald Staatsanwaltschaft, Polizei mit involviert ist, irgendwo, dann hat man keinerlei Chance, ne? Weil die kennen das Recht in- und auswendig und nutzen das zu ihren Zwecken, ne? Mhm. Ich kenne solche Dinge auch. Also das war ja bei mir halt dann so, dass die damalige Lebensgefährtin von meinem Ex-Mann, die war selber gerade geschieden und der hier Ex-Mann ist ja auch Polizist gewesen. Ne? Und die kannten das Recht. Also die es wissen, wie man es umgehen kann, die können halt entsprechende Organe einschalten. Ne? Und das ist klar, da ist man der Schwächere. Wie hatten denn diese Chemikalien auf Sie gewirkt, möchte ich wissen? Schlimmst. Absolut schlimm. Folter. Ich nenne das Folter. Beschreiben Sie das. Ich möchte wissen, ob es Ihnen ähnlich ergangen ist wie mir. Das war also so, das hat ja unheimlich Wirkungen gehabt auf den Sprachzentrum im Gehirn. Ne? Man konnte, also ich konnte Stottern? Kaum noch reden. Stottern? Ich konnte keine Gedanken zusammen mehr fassen. Ne? Also kaum noch ein Wort habe ich rausgebracht. Aber erstmal die körperlichen Symptome, die meiner Meinung nach richtig Folter sind. Das war so. Man war einerseits, war man so, wie will ich das beschreiben, mal, als ob der Körper abgeschlossen gewesen ist. Ne? Man konnte sich kaum noch bewegen, wie so eine Schnecke. Ne? Man konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Aber andererseits war innerlich so eine Hyperaktivität, so ein Zittern, ein Beben. Ne? Wenn ich nachts dann im Bett gelegen bin, ich kam nicht mehr zur Ruhe. Mein Körper war wie an Strom angeschlossen. Das hat richtig wehgetan. Das hat innerlich richtig so gezittert, als ob ich ständig unter Strom war. Ich musste erstmal mit meinem Körper zurechtkommen unter diesen Medikamenten. Ne? Geschweige sprechen ging gar nicht mehr. Ich war also verschlossen in meinem Körper. Und also erstmal damit zurechtkommen, dieses permanent wie an Strom angeschlossen sein. Ne? Also so dieses Zittern und das hat richtig wehgetan, das hat den Körper richtig erschüttert. Und zudem, also ich konnte gar nicht reden. Ich konnte gar nicht mehr reden. Hat man Sie in den Zustand versetzt, den man von Ihnen sehen wollte? Ganz genau. Die wollten mich also total zu. Kein Wort mehr konnte ich sagen. Ne? Und ich musste erstmal mit meinem Körper zurechtkommen. Und ich habe gemerkt, also das sind ja, das ist nur wegen den Medikamenten und die zwingen einem die Medikamente einzunehmen. Also sowas habe ich ja draußen noch nie gesehen. Die Einnahme von Medikamenten, das ist schon mal, sage ich, irgendwo eine Privatsphäre, Intimsphäre. Nein, das wird dann so in Gruppen wurde das vergeben. Ne? Man muss sich da anstellen und dann Mund auf und dann gucken sie richtig, dass man das auch schluckt, ne? Dass man ja die Medikamente nimmt zuzüglich. Haben die ja das auch noch unter Blutkontrolle nochmal nachgeprüft, ob das überhaupt über Blut nachweisbar ist. Könnte ja sein, dass man das wieder ausgespuckt hat oder rausgebrochen hat. Ne? Also so richtig unter Drogen gesetzt, ne? Gegen den Willen. Gab es bei Ihnen ein Urteil, dass man das mit Ihnen machen durfte, wenigstens aus rechtlicher Sicht? Nein, absolut nicht. Das gab es nicht. Ja, wie sind Sie dann in die Psychiatrie gekommen ohne Urteil? Das war ja auch noch das Allerschlimmste, wie ich in die Psychiatrie kam. Ich bin hier auf der Straße gewesen, wollte einkaufen gehen, ne, und plötzlich ein Haufen Horden Männer überfällt mich. Und ich schreie schon Hilfe, Hilfe, weil ich dachte, ich werde ihnen am Tag überfallen. Dabei war das Zivilpolizei, ne, also nicht mal als Polizei erkenntlich. Und die Betreuerin muss das irgendwie in Angriff genommen haben, die einfach vor meine Nase gesetzt wurde. Die kannte ich ja nicht mal, die Frau. Und dann mitten auf der Straße wurde ich dann eben überwältigt, in Handschellen gelegt. Und erst, wo ich dann, also in den Todesangst und Todeskämpfe nenne ich sowas, ne, denke ich, hoffentlich kommt jetzt bald die Polizei und rettet mich, denke ich noch. Und dann sehe ich einen Polizeiwagen herfahren, ne? Und dann stopfen die mich in den Polizeiwagen, als ob ich ein Schwerstverbrecher bin, in Handschellen auf dem Rücken. Ne? Und ich habe mich ja so gewehrt, bis ich die Handschellen hinten dran gehabt habe, dass ich anscheinend den einen Polizisten verletzt hatte an seinem Fuß. Ne? Und auf dem Revier wurde ich erst einmal in ein Einzelzimmer, Zelle gesperrt. Ne? Auch immer noch in Handschellen. Ich habe Atemnot gehabt, totale Angst. Ich bin noch nie in meinem Leben mit solchen Dingen konfrontiert worden. Und dann haben die mich in einen Krankenwagen abgeführt, aber so dazwischen habe ich den einen Polizisten, den ich ja dann verletzt habe anscheinend, ne, weil ich mich ja widersetzt habe, also wer lässt sich ihn einfach so überwältigen, hat der rumgejammert, ah, ich blute am Fuß und so, ne, und ich dann in Affekt sage ich, ja, das habe ich absichtlich gemacht, wer sind Sie überhaupt, ne, dass ich einen Namen habe, ich habe ja noch nicht mal einen Namen gehabt und dann brülle ich da rum noch, wer ist denn überhaupt Ihr Chef und was soll das hier, ne? Und dann haben die noch so mich das Ganze ins Lächerliche gezogen. Ich war wie so ein gefangenes Tier, ne? Und dann zeigen die da auf irgendjemanden, ne? Also so mich so lächerlich noch gemacht. Da, das ist unser Chef da hinten, auf irgendjemanden gezeigt, ne? Und das ist auch ein Türke, gell? Also wirklich noch so nazimäßig. Ich dachte, ich krieg die Krise, in was für einem Land bin ich? Und dann 50 Kilometer mit Handschellen im Rücken in die Psychiatrie abgeführt und dann gleich Zwangsmedikation. Ich habe keine Chance gehabt, im Haus zu weichen. Mir ist nichts begründet worden, gar nichts. Das ist natürlich. Wie sind Sie weggebracht worden? Sie waren auch weggesperrt, oder wie? Ich war vor vielen Jahren mal in einer ähnlichen Situation als Jugendlicher. Aber das war eine ganz harmlose Angelegenheit. Mir ist sowas bisher glücklicherweise noch nicht passiert. Aber jetzt möchte ich wissen, wie lange ist das her bei Ihnen? Wie lange ist das her gewesen? Also ich bin weggesperrt worden zwangsmäßig. Das war am 25. August. 8. September 2000. 2000? 8. September 2000 war das, genau. Na, dann ist es ja noch nicht verjährt. Wann verjährt sowas? Ja, also Nötigung und arglistige Täuschung, das sind die typischen Gründe für eine Verjährung bis 30 Jahren. Körperverletzung also, auch. Bei mir ist schwerste Körperverletzung zuzüglich, die nennen das ja nur Gewahrsam nehmen. Also ich nenne das brutalste Verschleppung auf eine sehr brutale Art, ne? Zuzüglich Freiheitsberaubung, Zwangsmedikation gegen meinen Willen, gegen meine Gesundheit. Ne? Also das sind die schlimmsten Dinge. Ich war bei so vielen Anwälten dran. Meinen Sie, ich habe einen Anwalt gefunden, der für mich tätig sein wollte. Ich habe das Ganze seit 2008 nochmal auf den, ich habe das nach Stuttgart geschickt nochmal. Ich bin ja hier in Baden-Württemberg. Ne? Nochmal in der Staatsanwaltschaft eingeschickt. Weil die Heilbronner ja nichts machen. Das ist ja auf dem Gebiet Heilbronn, die Psychiatrie, ne? Und was machen die? Die schicken das wieder nach Heilbronn und seitdem 2008 im Oktober tut sich immer noch nichts. Ich habe versucht, eben diverse Stellen anzuschreiben mit meinem Anliegen, ne? Ja, das ist sehr schwer. Ich bin nicht weitergekommen. Ich wusste nicht wie, wo und was. Ich habe ja das Ganze dann, ich habe einen österreichischen Rechtsanwalt gefunden gehabt, der das auch versucht hat, auf dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage einzureichen. Und dann kam da eine Ablehnung vom Europäischen Gerichtshof. Und zwar, weil der innerstaatliche Weg richtig genügend ausgeschöpft wurde. Richtig. Aber hier wird doch nichts getan. Aber man muss die Instanzen durchlaufen. Ja, ich kenne mich doch nicht aus. Ich war bei so vielen Rechtsanwälten, so vielen. Ja, dann waren Sie bei so vielen Falschen, leider. Ja, woher soll ich wissen, was ist richtig? Ich dachte, ich bin sowas von ohnmächtig, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und mittlerweile, das geht mir natürlich immer noch durch den Kopf, weil das stehen lassen, das ist so, als ob ich mich selber dann nochmal mir Schlechtes antun, ne? Weil ich immer noch meinen Seelenfrieden nicht habe. Es kann nicht sein, dass ich in einem Land lebe, wo ich hoffe, dass es demokratische Grundwerte hat und so. Also, dass es hier eben nicht so abläuft, was passiert. Ja, da muss man aber selber dran arbeiten. Dass das Land so ist, wie es jetzt ist, liegt daran, ja, dass die deutschen Menschen zu schwach und zu dumm sind. Aber jetzt merke ich doch selber, wie ich schwach bin. Ich war so eine starke Frau. Ich war so stark. Und mich verlassen die Kräfte, dass ich immer wieder denke, nee, ich schaffe das nicht mehr. Ne? Also ja, wahrscheinlich war das zu der Zeit, als das Internet noch nicht so bekannt war. Doch, das war damals auch noch bekannt. Ja, aber nicht genügend. Sie haben doch meine E-Mail erst heute bekommen. Ja, ja. Nee, ich habe öfters von Ihnen schon was bekommen, aber ich bin noch nie so angesprochen gewesen wie jetzt mit dem Fall. Ne? Haben Sie die Datei bis zum Ende durchgehört? Nein, habe ich nicht, weil mir ging das so nah, was ich von dieser Frau gehört habe. Ich dachte, die arme Frau, was macht die mit? Weil ich habe sie sogar noch als schwächer empfunden, als ich es bin. Ich bin ja richtig eigentlich eine starke Frau, ne? Wo mir normalerweise nichts passieren kann, dachte ich. Ne? Und wo ich die Frau gehört habe und dachte, um Gottes Willen, diese arme Frau, die kommt doch da gar nicht mehr raus. Weil ich habe es ja trotzdem geschafft, rauszukommen. Ja, ne? Aber das lag wohl an anderen Dingen. Man hätte sie ja behalten können. Nochmal bitte? Man hätte sie ja theoretisch dort weiter behalten können. Natürlich, natürlich. Hätte man. Aber irgendwann haben die es auch dann aufgegeben. Ne? Ich habe also auch die Medikamenten verweigert. Ich habe einen Weg gefunden, dass ich die alle veräpple und denke mir, nö, ich nehme sie einfach nicht. Ne? Was haben Sie genau? Ich habe die Medikamente dort nicht mehr genommen. Ne? Mein Körper wurde dann in der Psychiatrie immer cleaner und cleaner. Und mein Gedanken, also mein Denken kam zurück, mein Sprachwortschatz kam wieder zurück. Ne? Ja. Ich habe mich ganz ruhig verhalten, ne? Und bin halt immer allem umgangen. Ne? Und zum Schluss haben die gemerkt, ja, wir können sie nicht therapieren, gehen sie bitte wieder. Gab es einen Moment, wo Ihnen irgendwann einmal irgendeines dieser Medikamente gut getan hat? Nein, ach, absolut nicht. Absolut gar Dann nicht. Sollte man diese Chemikalien auch nicht Medikamente nennen. Ja, aber die nennen das. Und ich will ja, aber ich nenne es Giftstoffe. Ja, genau, so würde ich es auch nennen. Aber das darf man ja nicht. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Ja, bei denen, aber in der Freiheit darf man ja die Wahrheit sagen. Mhm. Außer in China. Außer in China und Russland. Aber in Deutschland ist es doch nicht anders. Wie man sagt was, ne? Dann wird einem gleich so ins Gesicht, sehen Sie, Sie sind gestört, Sie weigern sich, Sie sind so uneinsichtig und die Medikamente tun Ihnen doch gut. Ja, was soll denn das sein? Das tut mir meinen Mund versperren, klar. Das ist ein Maulkorb, aber direkt halt in das Gehirn wird da eingegriffen. Da ist Sprachzentrum ist zu. Ja. Und ich denke mir, ich habe sowieso ein anderes Gehirn wahrscheinlich, weil ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Ne? Wie viele verschiedene Medikamente haben Sie bekommen? Also die haben damals angefangen mit diesem Cocktail, mit Haldol, mit Truxal und dann eben dieses Diazepam. Einzeln, ne? Oder mehrmals? Gleichzeitig? Gleichzeitig. Also die haben das irgendwie kombiniert. Ich habe da noch diesen Bericht. Den ersten Bericht habe ich. Ne? Und dann haben sie ja das Ganze durch Zyprexa abgelöst, weil ich mich ja immer beschwert habe, weil das ja so viele Nebenwirkungen hat. Ne? Und da meinten sie, also Zyprexa sei nicht so hart und es wird ja dann besser sein, dann würde ich ja die Wahnvorstellungen nicht mehr haben, die ich hätte. Die man ihnen aber auch nicht beschreiben konnte. Nein. Da wären falsche Vorstellungen, aber welche das sind, wussten die Ärzte nicht. Ja. Nee, die haben das dokumentiert, was mein damaliger noch Ehemann gesagt hat. Ich habe meinem Mann erzählt von meinen Albträumen und der hat es so erzählt, als ob ich Wahnvorstellungen hätte. Ne? Wie kam es zu diesen Albträumen? Wie das zu den Albträumen kam? Ja. Kommt ja nicht ohne Ursache. Doch, das war nach Gewalt. Ja, aber ich meinte, ich sagte ja nur, es kommt ja nicht ohne Ursache. Ja, weil er mich so angegriffen hat. Ach so. Weil er mich so brutal körperlich angegriffen hat, unter Zeugen sogar. Und danach hatte ich dann diese Albträume. Also bei mir hat nichts mehr funktioniert. Mein ganzer Körper, Albträume hatte ich gehabt und wenn der gesprochen hat, habe ich schon Nervenzusammenbruch gekriegt. Ne? Aber das war nach Gewalt. Nach Gewalt von ihm. Und das ist mir auch nicht mal mehr eingefallen. Das müssen Sie vorstellen. Unter den Medikamenten ist man erstmal weg. Ne? Da ist das Erinnerungsvermögen erstmal ausgelöscht. Und dann kommt es aber irgendwann wieder. Wie hat man Sie denn dort behandelt, in der Psychiatrie? Freundlich? Also, nee, freundlich kann man nicht sagen. Also grundsätzlich war ich schon mal schockiert, wie es in so einer Psychiatrie abgeht, ne? Weil ich kannte das nicht. Krankenhäuser kenne ich, da sind sie sehr nett. Und dort ist es irgendwie so gewesen, man muss sich dem einfügen, was die einem da vorschreiben. Ne? Schon die Einnahme der Medikamente, also als ob da Tiere an einen Futternapf gehen, ne? Draußen in der Kantine praktisch, ne? Muss man sich in Schlange stellen und dass man die Medikamente nehmen muss eben, ne? Also schon, man kommt sich echt vor wie so, ja, wie ein Tier. Und ja, so richtig unfreundliche hat es nicht gegeben, aber sehr streng kam die einem vor, ne? Es kam einem wahrscheinlich so vor, weil man ja auch unter Medikamente war. Ne? Man hat sich ja gar nicht mehr getraut, überhaupt noch was zu sagen. Man hat einfach nur getan, weil permanent eben die Drohung kam, so, du wirst fixiert, du wirst dann, wenn du das nicht machst... Dann hat man ihnen gedroht? Mir selber nicht, aber man hat die Drohungen an andere mitgekriegt. Und dann tut man sich ja, also ich habe mich automatisch lieber freiwillig dann gefügt, bevor mir noch das droht. Mhm. Weil auch diese Drohungen wurden ja öffentlich gemacht, wenn es an andere gedroht wurde, ne? Man hat also eigentlich sie nur weiterverkauft. Mhm. Und mit ihrem Körper Geschäfte gemacht. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, das Schlimme war ja noch gerade dieses Zyprexa, was ich dann gesehen habe, auch in der Psychiatrie, ne? Also man ist ja immer in dieses eine Zimmer reingerufen worden, ein Patient nach dem anderen. Da waren hunderte von Broschüren, immer das Gleiche. Es ging um das Medikament Zyprexa, was gegen Schizophrenie war. Und jeder, der reinkam, hat also diese Broschüre gekriegt, das Medikament gekriegt, ne? Also so Fließbandarbeit. Ne? Alle hatten dieselbe Krankheit und alle hatten dasselbe Medikament und alle hatten gleiche Broschüre. Und ich dachte, sag mal, was soll denn das? Ne? Und dann habe ich halt auch noch gelesen gehabt, dass diese Broschüre dann verfasst wurde von dem damaligen Chef von der Psychiatrie. Ne? Da war ganz dick sein Kommentar, also in dieser Broschüre. Der Professor Dr., wie hieß der damals? Luderer, glaube ich. Luder? Und müsste ich nochmal schauen. Hatten Sie in dieser Zeit auch an Selbstmord gedacht? Absolut gar nicht. Nein, ich bin ein absolut lebenslustiger Mensch. Ja, aber ich meine in der Zeit, nein, wo man solche Chemikalien bekommt. Nein, gar nicht. Gar nicht. Also, Sie wussten ja gar nicht, ob man sie wieder rauslässt unter dieser Folter. Ich wusste, dass ich da rauskomme. Wenn ich still bin und wenn ich also eben dieses so unauffällig wie möglich bleibe, ne? Ich habe mich auch immer zum Beispiel, da haben sie ja diese Menschen dann gefragt, wer dann mittags mitgeht raus zum Spazieren, weil man ist ja weggesperrt, ne? Und da war ich immer die Erste, die dann vorne war und dann auch raus wollte immer. Und dann hat der eine Betreuer dann gesagt, ich weiß nicht, sie sind da irgendwie fehl am Platz. Also, und dann wusste ich, dass ich da eigentlich bestätigt bin, ne? Und dass der das schon richtig sieht. Aber solange ich dann ruhig war und habe einigermaßen unauffällig mal mitgemacht, ne, oder was heißt mitgemacht, halt mich nicht widersetzt und immer wenn es halt rausging, wollte ich auch raus, ne, zumindest mal an die frische Luft, dann, also ich hatte immer den Glauben, dass ich da rauskomme und dass ich da falsch bin. Also nichts mit Selbstmord, absolut gar nicht. Ich wollte einfach frei werden von diesen Medikamenten. Die eine Ärztin, die hat mir dann noch gedroht, blöderweise, wo ich dann gar nicht verstanden habe, warum kommt die jetzt mit sowas, ne? Dass die gesagt hat, also in einem Ton, vergessen Sie endlich Ihre Kinder, sonst kommen Sie hier nie raus. Und dann dachte ich, naja, da merkt man es, ne? Weil sie ist wahrscheinlich von meinem damaligen Noch-Ehemann auch geimpft worden gegen mich, ne? Damit ich einfach die Finger von den Kindern lasse, weil sie wusste von mir nichts, von meinen Kindern, ne? Dass ich Kinder habe. Das habe ich ihr gar nicht erzählt gehabt. Und dann dachte ich, aha, die sind ja schon mal vorinformiert, um was es hier geht. Also ich sollte bearbeitet werden, dass ich meine Kinder lasse. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Ihrer Betreuerin kommen. Wie kam es dazu, dass Sie eine Betreuerin bekamen? Sie erzählten von diesen Albträumen. Ja, wie kam es, dass ich eine Betreuerin bekam? Also das ist, wie kam das? Ich habe ja versucht, damals gegen meinen Ex-Mann eine Strafanzeige zu erwirken, ne? A, wegen körperlicher Gewalt und B, wegen Kindesentführung und Entziehung. Ne? Und als eben hier in der ganzen Gegend die ganze Polizisten nichts für mich tun wollten, bin ich in eine ganz andere Gegend, auf einem anderen Polizeirevier nach Karlsruhe, ne? Und habe versucht, dort eben eine Strafanzeige zu erwirken. Und dann haben die mit meinem Ex-Mann telefoniert und der sagt am Telefon zu denen, ach, die ist doch gestört. Ne? Und zack, haben sie dort auch in Karlsruhe mich versucht wegzusperren. Wie kam das in Karlsruhe? In Karlsruhe, ja, wie das kam. Ja, sie sagten eben, man versuchte sie dort auch wegzusperren. Die haben mich versucht, die haben mich auch in die Psychiatrie gebracht. Ne? Ich habe das gar nicht mehr in Worte zusammenfassen können, wie ich meine Strafanzeige formulieren wollte. Die haben dann meinen Ex-Mann oder noch Ehemann damals angerufen und haben ihn gefragt, ja, wie kommt es, dass ich da behaupte, meine Kinder seien entführt. Und der sagt am Telefon, naja, die ist doch gestört. Ne? So, und dann ging's los. Haben die sofort einen Psychiater gerufen und haben mich ab in Karlsruhe in die Psychiatrie auch. Also das andere, was ich erzählt habe, ist hier in der Gegend in der Psychiatrie. Ne? Also waren Sie zweimal in der Psychiatrie? Aber dort war ich nicht lang, weil ich bin da auch gleich wieder rausgekommen. Ja, aber Moment. Jetzt kommen Sie aber nochmal auf das Thema zurück. Sie hatten dort eine Strafanzeige erstatten wollen. Ganz genau. genau. Wie kam es dann in Einzelheiten weiter? Ja, und plötzlich, also ich dachte, ich nehme jetzt dann irgendwann ein Protokoll auf, ne? Und plötzlich ist da ein Psychiater, ein Iraner oder so war das, ne? Und sagt, die Frau gehört in die Psychiatrie und wer sagte das? Nochmal bitte? Wer sagte das, die Frau gehört in die Psychiatrie? Der Arzt oder Psychiater oder was es war auf dem Polizeirevier in Karlsruhe. Der hat das gesagt. Ja, der Psychiater oder ein Doktor, ich weiß nicht, was für ein Typ das war. Ja, aber der kam doch erst dazu, wie kann der das denn beurteilen? Ja, das ist es doch, weil die ja mit meinem Ex-Mann mittlerweile telefoniert hatten, hinter meinem Rücken dort. Ob das überhaupt so stimmen kann, was ich hier sage. Man kann sich das so vorstellen, sie wollten eine Strafanzeige erstatten, plötzlich kam ein Psychiater rein und sagte dann im Gespräch, sie gehören in die Psychiatrie. Nicht plötzlich, also ich weiß jetzt nicht mehr die Einzelheiten, ob er plötzlich da war oder er wurde dazu gerufen, wie Wahrheitsgehalt wahrscheinlich das hat, was ich sage. In der gleichen Stunde? Ja, in der gleichen Stunde. Also ich meine, gleich nachdem sie mit meinem Ex-Mann telefoniert haben. Ich weiß gar nicht, ob sie mit ihm telefoniert haben, aber ich vermute es, dass es so war. Mhm. Ja? Also Fakt, ich war ja dann plötzlich auch aufgeregt, was das jetzt soll, weil ich mit Dingen konfrontiert wurde. Ich wollte eine Strafanzeige aufnehmen lassen und das Ganze ist rückwärts gegangen und plötzlich werde ich mit einer Situation konfrontiert, mit der ich gerade gerechnet habe, ne? Und dann heißt es ja ab in die Psychiatrie in Karlsruhe. So, die haben mich erstmal dorthin verfrachtet, weil in Karlsruhe, da hatte ich ja in der Nacht auch ein Hotelzimmer schon gemietet gehabt, ne? Ich dachte, ich bleib mal in Karlsruhe und versuche mal zusammen, dass ich überhaupt eine Strafanzeige dort erwirken lassen konnte oder auch zu Protokoll aufnehmen lassen wollte. Ne? So, und die in der Psychiatrie in Karlsruhe haben dann mit mir so ein kurzes Gespräch geführt, ne? Und ich, ja, da ist irgendwas jetzt schiefgelaufen, habe ich gesagt, ich habe hier ein Hotelzimmer und ich würde mich freuen, wenn Sie mich wieder freilassen. Haben Sie mich auch gleich wieder freigelassen? Und aufgrund dessen haben die auf dem Polizeirevier in Karlsruhe der Künzelsauer Polizei einen Bericht gestellt, dass ich praktisch dort war und meine Art so wirr war für die, dass ich dass die das weiter nachforschen sollen, ne, was da los ist. Und dann kam irgendwann hier in Künzelsau in meine Wohnung, also in der getrennt lebende Wohnung, kam ein stand plötzlich ein Mann vor der Tür bei mir, ne, und behauptete, er sei der Medizinalrat von Künzelsau, ne, und er möchte mit mir sprechen. Und ich war total verdutzt, ohne Anmeldung. Ne. Dann sagte ich, nö, ich will aber mit Ihnen nicht reden und habe die Tür zugemacht. Ne. Ich war nicht bereit, mit ihm zu reden. Und ich habe ihn auch nicht in meine Wohnung reingelassen. Und der hat hinter meinem Rücken dann das veranlasst, dass ich unter Betreuung gestellt werde. Ne? Also ich konnte das im Nachhinein so rekonstruieren, wie das ging. Und dann bekamen Sie eine Betreuerin? Und dann bekam ich anscheinend eine Betreuerin. Da kam permanent eine Frau, die mit mir reden wollte. Aber ich wollte dann mit ihr nicht reden, ne? Und dann hat sie anscheinend über meine Schwester versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ne? Wir wohnen hier im selben Haus. Und dann müssen die sich alle, also meine eigenen Geschwister, auch mit dem Ex-Mann dann zusammengetan haben, weil ich nicht mehr bereit war, mit denen zu reden. Ne? Müssen die das weiter in die Wege geleitet haben, ja, ich sei jetzt gestört, ne? Und ich habe dann blockiert, klar, ich habe total blockiert, weil einfach meine Absicht, gegen den Ex-Mann eine Strafanzeige aufnehmen zu lassen, A, wegen Körperverletzung, B, wegen Kindesentführung, dass das gar nicht mal zu Protokoll kam. Alle meinten, ich muss das machen, was die sagen, anstatt dass mir einer dann angehört hat, was ich zu sagen habe. Gab es denn irgendwelche Post, wo man dann Sie zu einem Termin laden wollte wegen einer Betreuung? Nein. Aber ohne ein Gerichtsverfahren kann man jemanden so einfach sicherlich nicht unter Betreuung stellen. Ja, anscheinend hat die Betreuerin hier beim Richter, in Künzelsau, beim Richter so eine Blanko-Unterschrift geholt. Ich habe auch mit dem Richter gar nicht gesprochen gehabt. Ich kenne den Richter gar nicht, ne? Und er hat seine Unterschrift dazu geleistet, ne? Und ich habe das auch nachhinein gelesen, dass solche Dinge gar nicht geschehen dürfen. Also bevor ein Richter mit mir nicht gesprochen hat, ne, darf ich nicht unter Betreuung gestellt werden. Das habe ich aber alles im Nachhinein erfahren. Ne? Ich habe ja dann aufgrund dessen, als ich dann weggesperrt wurde, dann wurde mir erst dieser Beschluss gegeben in der Psychiatrie. Ne? Und der Beschluss war anscheinend also fast 14 Tage vorher schon unterschrieben worden. Wie lange waren Sie in der Psychiatrie? Damals war ich vom 8.9.00, also diese Zwangswegsperren mit Handschellen, bis 15.12.00. Ein Jahr? Nee, 4 Monate, also fast 4 Monate. Wie viel sind das? Von 8. September Ach so. Bis 15. Dezember. Also im Verhältnis jetzt zu dieser Dame, was ich da gehört habe, ist meins ja relativ kurz. Und als ich in der Psychiatrie dann diesen Beschluss bekommen habe, ne, dass ich also entmündigt wurde oder unter Betreuung gestellt, habe ich ja dann sofort auf dem Landgericht Heilbronn einen Widerspruch geleistet. Ne? Und dann sind auch irgendwann im Oktober, also September, Oktober, fast 4 Wochen später, kamen dann 3 Richter vom Landgericht in die Psychiatrie, ne, um mich anzuhören. Und 3 Richter? 3 Richter vom Landgericht Heilbronn. Ja. 2 Namen weiß ich noch davon, den dritten habe ich vergessen. Was kam dann? Und die haben mich dann angehört, ne, und da war auch die Betreuerin dann dabei. Und dann, als ich dann erzählte, was man mit mir gemacht hat, ne, ist das dann so hingestellt worden, also die Vorgehensweisen gegen mich seien ja sehr bedenklich, ne? So hieß es im Urteil. Oder meine Beschwerde war erfolglos zwar, aber in dem Urteil stand noch geschrieben, dass also die Vorgehensweisen gegen mich sehr bedenklich sind. Und aufgrund dessen hat die Betreuerin dann sofort ihr Amt auch niedergelegt, ne? Weil sie ja das so in die Wege geleitet hat, dass ich massiv brutal hier verschleppt werde. Ja, was heißt, sie hat ihr Amt niedergelegt? Die Betreuerin hat ihr Amt niedergelegt und dann wurde ich an eine andere Betreuungsverein weitergegeben. Also ihr wurde der Fall wohl entzogen? Angeblich hat sie es selber niedergelegt, aber ich glaube eher, dass schon dieser Ausdruck, wenn ihre Vorgehensweisen sehr bedenklich sind, dass sie es auch dann abzugeben hat, wahrscheinlich. So genau kenne ich mich ja rechtsmäßig da nicht aus. Und dann wurde ich also dem Betreuungsverein weitergegeben, hier in Künzelsau. Was ist denn jetzt? Haben Sie einen Arbeitsplatz und Einkommen? Nein, ich habe keinen Arbeitsplatz. Ach so, mir wurden die Führerscheine entzogen. Ich habe als Frau habe ich LKW-Führerschein gehabt. Ich war früher Transportunternehmerin. Und mein LKW-Führerschein habe ich nie wieder gesehen. Und mein PKW-Führerschein, den habe ich seit fast 2 Jahren wiederbekommen. Ne? Und zwar nach einer MPU. Also nach damals wurden schon meine Führerscheine weggenommen. Und dann war es ja so, dass die Gesetze ja so waren, dass man dann die ganze Prüfung ja neu machen musste. Und vor 3 Jahren etwa haben sie ja die Gesetze geändert, dass die alten Fälle ihren Führerschein nur mit einer MPU wieder zurückbekommen, ohne dass man das komplett neu machen muss. Und da habe ich eine MPU gemacht und habe dann also PKW-Führerschein zurückbekommen, aber mit auch einem Deal mit dem Psychiater in Stuttgart bei der MPU, ne? Dass er gesagt hat, ja, wir müssen auch dem Amt gerecht werden. Und zwar, dass ich jetzt alle Vierteljahre, seit 2 Jahren, zu meinem Hausarzt muss und dann mir eine Bestätigung holen muss, dass ich nicht krank sei, dass also bei mir keine psychische Erkrankungen vorliegen. Und jetzt am 1. Juli bringe ich dann mein letztes Attest. Es wären dann 8 Atteste gewesen, ne? Und dann ist mein Führerschein praktisch dann wieder frei, ohne dass ich diese Auflage habe. Was machen Sie dann? Werden Sie wieder selbstständig? Nein, werde ich nicht mehr. Ich bekomme Grundsicherung seit vielen Jahren, ne, wegen Erwerbsunfähigkeit heißt es dann. Ja, warum erwerbsunfähig? Ja, weil ich ja psychisch gestört sei nach wie vor. Immer noch? Ja, im Auge des Amtes, nennen wir mal das so. Ich meine, nach 10 Jahren, was soll ich nach 10 Jahren wieder machen? ich fühle mich sowas von ausrangiert mittlerweile. Also ich habe gar nicht mehr die Kraft, nochmal was zu machen. Hat die Psychiatrie sie zerstört? Absolut. In vier Monaten? Ja, nicht nur das, sondern ich war ja 2 Jahre entmündigt. Ich habe ja keine Post bekommen. Mein Leben ist ja aus den Angeln gehoben worden. Ich bin ja hier entwurzelt worden. Ich habe ja noch nicht mal Vertrauen an dieses Rechtssystem. Wie soll ich Ihnen... Ja, das ist aber auch wichtig, dass Sie dieses Vertrauen nicht haben. Was meinen Sie, wie viele Menschen mich auslachen würden, wenn ich sagen würde, ich hätte Vertrauen in unser Rechtssystem? Ja, darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich war Unternehmer mit Umzügen. Mit 2 großen LKWs, 2x9 Meter lang. Mhm. Mit denen war ich täglich unterwegs, einkaufen, Kleidersammlungen und Umzüge habe ich damit gemacht. Mhm. Habe auch Kleidersammlungen gemacht, Haushaltsauflösungen und habe sehr gut verdient. Mhm. Zurzeit bekomme ich aufgrund gewaltiger Diebstähle in Beisein der Polizei, die vielleicht sogar mit der Polizei geplant worden sein könnten, Sozialhilfegeld. Mhm. Sie bekommen Hartz IV. Ja. Sehen Sie, und ich bekomme also kein Hartz IV, weil ich bin dann ausrangiert, ich bekomme Grundsicherung. Mich lässt man voll in Ruhe. Aber ich habe ein Gewerbeverbot. Ach, Sie haben ein Gewerbeverbot. Ja, bei den Diebstählen wurden Unterlagen gestohlen und das Finanzamt hat daraufhin gewaltig geschätzt. Man wollte an diesen Schädigungen auch noch zusätzlich sich reich verdienen, kann man sagen. 60.000 Euro wollen die mittlerweile haben. Nee. Der Fall liegt jetzt im Landtag und im Landeskriminalamt vor. Langsam tut sich etwas, aber da musste erstmal die Regierung hier wechseln. Ich weiß nicht, die Regierung selber, die ist doch so sehr mit sich beschäftigt, dass ich da absolut kein Vertrauen habe, dass die Regierung in solchen Dingen überhaupt was machen kann. Also ich hätte eher erwartet, dass man hier in Deutschland ein ordnungsgemäßes Rechtssystem hat und wenn ich so gehe und versucht bei der Polizei eine Strafanzeige zu erwirken und es wird da schon nichts getan, ne? Dann kann ich das alles vergessen. Und vor allem als Frau, denke ich mir, bin ich doch sowieso die Schwächere. Ne? Was soll ich sagen? Ja, wenn man alleine ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich noch nicht mal Schutz vor der Polizei habe, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann ich in einem Land existieren, wo ich nicht mal Schutz vor der Polizei habe? Also, ich bin Türkin, ich will nicht mein Land hochheben, weil da gibt es sicherlich auch sehr, sehr große Missstände. Aber immer wenn ich in der Türkei war und habe mit Polizisten oder Zollbeamten zu tun gehabt, ich wurde als Frau also unheimlich hochachtend behandelt. Ne? Und hier wurde ich wie Dreck behandelt. Das kann es nicht wahr sein. Aber wurden Sie in Deutschland denn meistens so schlecht behandelt? Oder seitdem? Seitdem. Ich würde sagen, seitdem. Es mag sein, dass ich mittlerweile vielleicht auch meinen Ton verfehle. Gebe ich ja ganz gern zu, ne? Weil ich verbittert bin, weil ich schlechte Erfahrungen hatte. Ne? Aber es ist trotzdem nicht das Recht, mich dann so zu behandeln, wie man mich behandelt hat. Das kann es nicht sein. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, das sind ja auch ganz, ganz andere Dinge noch passiert. Also was zuvor alles noch war, das ist, die Masse ist so viel, so viel. Oh. Nennen Sie ein paar Stichworte, was ist passiert? In einem Wort. Stichworte. Also zum Beispiel meine Heilbronner Wohnung damals. Ne? Ich war ja Unternehmerin, die Wohnung hat ja mir gehört, das ist eine Mietwohnung gewesen. Ich hatte einen notariellen Gütertrennungsvertrag. Ne? Ich hatte dann einen Gerichtsbeschluss, dass meine Wohnung mir zugewiesen wurde. Mit meinem Notarvertrag und mit dem Mietvertrag. So, geht ein damaliger noch Ehemann zu einem anderen Gericht, zum Familiengericht, lässt hinter meinem Rücken meinen Beschluss als ungültig erklären. Ne? Ich hatte mit meinem Gerichtsbeschluss, habe ich mit meinem Gerichtsvollzieher, ich sag mal in Anführungsstriche, mein Gerichtsvollzieher, habe ich einen Schlossbrand gemacht an meine Wohnung. Ne? Die wurde hinter meinem Rücken gebrochen. Der Beschluss wurde abgeändert aufgrund seines falschen Eides. Er hat einen falschen Eid unterschrieben, dass alles ihm gehören würde. Ne? Der hatte aber nichts, der hatte absolut gar nichts. Hatte man ihn die Wohnung ausgeplündert? Ja, natürlich. Und da stand die Polizei dabei, dass die mich von meiner Wohnung weggeschickt haben. Ne? Also so. Also ähnlich war es bei mir auch. Ich war auch anwesend, als man mich bestohlen hatte. Aha. Ich war anwesend, ne, und die Polizei kam, hat mir Platzverweis erteilt und so konnten Ganz dann die Diebe genau. das ganze Lager leer klauen. Ganz Anschließend genau. sollte ich einen Geldkoffer auf einem Parkplatz abstellen, um auf diese Weise mein Eigentum zurückzukaufen. Als ich das Geld nicht bezahlte, gab es nach ein paar Monaten eine Androhung. Da hat jemand einen Kopfschuss bekommen, vielleicht wäre ich der Nächste. Auch noch Drohungen. Ja. Klasse. Das ist die Wahrheit. Die Ja, das Polizei glaube steckt ich Ihnen. dahinter. Natürlich. Weil ich sag noch zu den Polizisten, das waren 8 Polizisten. 2 Autos voll Polizisten. Und noch jemand steht hinter dem Polizisten, ruft auch noch ausländerfeindliche Parolen gegen mich. Das hören die gar nicht mal. Das muss man sich mal vorstellen. Was für Parolen? Scheiß Türken. Ich lache jetzt natürlich, weil anders kriege ich das noch gar nicht mehr gebacken, ne? Weil ich tue meinen noch Ehemann nicht als vollwertig hinstellen, aber dass die Polizei auf den hört, das ist das Lächerliche, ne? Mhm. Das ist für mich dann lachhaft. Was war noch? Und dann sage ich noch zu den Polizisten, meine Herren, ich war da unheimlich höflich, ne? Ich habe gesagt, meine Herren, rufen Sie doch bitte den Obergerichtsvollzieher. Er kennt mich und er weiß, dass das alles mir gehört. Und dann jagen die mich da weg und sagen, hauen Sie ja ab. Ich bin später zum Obergerichtsvollzieher und habe ihm das alles erklärt. Und ich sage, hören Sie mal zu, was die gesagt haben. Polizisten, die eigentlich einem Gerichtsvollzieher unterstellt sind, verschüttelt sein Kopf und sagt, unter vorgehaltener Hand muss ich sagen, verlassen Sie lieber das ganze Gebiet, weil das sind massive Ausländerfeindlichkeiten. Anders kann man das nicht hinstellen. Der war total perplex, der Mann. Und der hat auch gesagt, mein Schloss, was ich mit Ihnen dran gemacht habe, hätte kein Mensch auf dieser ganzen Erde brechen dürfen. Das ist so eine Gewalt. Das hätte keiner brechen dürfen. Und kein Richter hätte meinen Beschluss, den ich hatte, abändern dürfen. Weil alle Beweise in meiner Hand sind. Und doch wurde es getan. Der hat nur noch Kopf geschüttelt. Und in was für einem Land leben wir hier? Was war noch passiert, außer dieser Wohnungsplünderung? Ja, wie gesagt, meine Kinder mir vor der Nase entführt. Das war ja nochmal davor, ne, zu der Wohnung damals seiner Lebensgefährtin, also diese Frau, die neu geschieden war, ne, mit der hat er sich ja zusammengetan gehabt. Ich war ja froh, dass er eine andere gehabt hatte, ne, weil ich hätte wahrscheinlich dann ewig mit Stalking noch rechnen müssen. Ne. Ich wollte ja mit meinem Mann nichts mehr zu tun haben. Und dachte, komm, da hat er wenigstens eine, aber dass die dann gemeinsam meine Kinder entführt haben in ihrer Wohnung. Ne? Das war in einer Straße, also die hat ein paar Häuser vorher gewohnt. Ne? Die Frau ist täglich an meiner Haustür vorbeigelaufen. Dass die praktisch sich zusammengetan haben, um meine Kinder zu entführen, das ist schon ein... Ja, wie kam es denn zu dieser Kindesentführung? Wie das kam? Also ich hatte damals eine Kinderbetreuung gehabt, ne, dass die tagsüber eben nach meinen Kindern guckt, weil ich ja eben dann in Trennung gelebt habe und hier auch 50 Kilometer weiter weg wohnte. Und bin dann immer wieder hin zu meinen Kindern. Und als ich dann mal wieder kam, habe ich gemerkt, ich bin aus meiner Wohnung ausgesperrt, ne, unerlaubt. Und mein Schlüssel hat also nicht mehr gepasst gehabt und dachte, was ist denn jetzt los? Und ich vermutete, dass meine Kinder in der Schule sind und der Kleine im Kindergarten. Ne? Der war erst 6 Jahre alt. Und wollte gerade dann im Kindergarten rüberlaufen, um zu schauen. Und plötzlich kommt dann diese Frau im Auto, mit dem Auto, und da drinnen sitzen meine Kinder. Ich war total verdutzt, dass meine Kinder in ihrem Auto suchen, ne? Und wer die Frau überhaupt war. Also da wusste ich das ja noch gar nicht, dass er mit der hier zusammen war. Ne? Und dann, die wollte anscheinend in meine Wohnung rein. Und als sie mich gesehen hat und mich erkannt hat, ne, ist die mit meinen Kindern vor meinen Augen weg. Aber in so einem Affentempo weggerast. Ich habe gerade noch ihr Kennzeichen aufschreiben können, aber ich hatte genauso Sorge, dass sie jetzt mit meinen 3 Kindern gegen die nächste Hauswand knallt, ne? Und ab da habe ich meine Kinder nie wieder gesehen. Das war am 26. November 1999. Das war das letzte Mal, als ich meine Kinder gesehen habe. Ich habe die 2 Größeren dann in der Schule dann noch besucht, aber dann habe ich auch Hofverbot auf der Schule bekommen. Ne? Und ja, vor Gericht wurden anscheinend meine Kinder noch befragt nach Monaten, ob sie dann mit mir leben wollten. Und daher sind sie natürlich mehr manipuliert gewesen. Das ist ja logisch. Und dann hätten die Kinder anscheinend gesagt, nee, wollten sie nicht. Sie wollten lieber bei ihrem Vater bleiben. Haben Sie über diese Dinge irgendwo im Internet schon mal berichtet? Etwas geschrieben? Nein, über die Dinge habe ich nicht geschrieben, weil einfach ich sehr lange versucht habe, den Schmerz eigentlich erstmal zu verarbeiten, ne? Also den Schmerz der Kindesentführung. Ich meine, jetzt sind es große Männer, nein, meine Kinder. Also der Jüngste, der wird jetzt dann auch 18 und die anderen zwei sind schon groß. Aber ich habe mit auch Themen mit Kindeswegnahme, Kindesentführung, Jugendamt, ne, habe ich verfolgt im Internet, wie eben hier in Deutschland gehandhabt wird. Sobald der eine Ehepartner ausländisch ist, ist egal, Männlein, Weiblein, da hat man keinerlei Chancen gegen das deutsche Recht, absolut nicht. Und das sind ja auch etliche Prozesse, die geführt werden und wo Deutschland auch in Brüssel und auch auf dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügt wird, ne, dass die Kinder immer zwangsgermanisiert werden. Ne? Was werden sie? Zwangsgermanisiert. Zwangsgermanisiert. Das nennt sich Zwangsgermanisieren, ja. Mhm. Und dass man den anderen, also ausländischen Partner, immer ausschließt, diskriminiert und auch nicht wünscht, dass eben die Kultureinflüsse des anderen Landes dann in die Kinder kommen. Das sind etliche Berichte im Internet. Und die habe ich dann auch verfolgt und habe gedacht, nee, ich habe nur Kopf geschüttelt und auch die ganzen Maßnahmen, auch mit dem Reporter sind die dann mittlerweile, also zum Beispiel Polen, ne, ist hier nach Deutschland gekommen mit ihren Reportern und Fernsehteam. Also ganz, ganz aggressiv, die Deutschen dann. Total aggressiv. Ganz schlimm. Also was in Deutschland Recht ist, also da gibt's kein Recht. Was Deutschland gut kann, und das sage ich, über andere Länder voll abläschern, aber den Trick im eigenen Land, der wird doch sowas gut vertuscht. Ja, es gibt ja Menschen, die dagegen vorgehen. Nochmal bitte? Es gibt ja Menschen, die dagegen vorgehen. Ja, aber wie weit kommt man da? Werden die berichtet? Das Internet ist die einzige Möglichkeit. Ja. Daran arbeite ich ja mit großem Erfolg. Ja, im Vergleich zu anderen. Ich hoffe, sie haben Erfolg. Aber ich habe da absolut, ich sag ja, mittlerweile fehlen mir die Kräfte. Ich habe so viel angeschaut und habe Dinge gesehen, auch durchs Internet, natürlich durchs Internet, wo mir eigentlich letztendlich auch die Kraft und den Schwung genommen hat, ne, dass ich selber noch was tue, weil mir das alles so hoffnungslos erscheint. Und auch diese ganze Kraft, was man da rein investiert, irgendwann geht die einem aus. Das geht einfach nicht. Das ist alles zu viel. Was haben Sie eine Ansicht über unsere deutschen Politiker? Ach, einpacken, Sack einstecken, können Sie vergessen. Überall sind die Politiker gleich. Um Gottes Willen, können Sie anfangen von Obama bis unser türkischer Ministerpräsident, ist doch nicht anders. Politiker, die schaffen doch gar nichts. Politiker sind dazu da, dass sie lang im Sattel sitzen, gut absahen und dann tschüss. Als Sie vorhin angerufen hatten, ja, hatte ich einen anderen Anruf erwartet, um ein Telefoninterview zu machen. Oh. Das ist aber nicht schlimm, dafür habe ich jetzt Sie mit dem Thema hier interviewt. Sie haben mich interviewt? Genau. Aber Sie tun die Daten, die ich erwähnt habe, bitte löschen. Also Namen und so. Das kann ich machen, natürlich. Das kommt nicht ins Internet. Aber der Fall, der ist also, der ist hochbrisant. Aber es ist ja nicht nur die Psychiatrie. Ich sage, es war schon schlimm, das ist massive Einschüchterung. Sie sollten aber auch das Bundesland verlassen. Meine Geschwister sind alle hier. Ja, aber sie sind dann alle im falschen Land. Ja, das wissen wir mittlerweile. Also wir haben schon sehr oft auch unter uns schon gesagt, unsere Eltern haben einen Riesenfehler gemacht. Wir kommen ja aus der Großstadt in Izmir, ne, also in der Türkei. Und was wir hier auf dem Land machen, also wir fühlen uns so wie Stadtmenschen ins Dorf verschleppt. Und von daher, ich fühle mich zu alt mittlerweile für alles. Also ich bin ja jetzt 47, ne? Ich habe gar nicht mehr die Kraft. Vor 10 Jahren wäre es was anders gewesen, aber nee, ich habe da gar nicht mehr die Kraft. Also mein Leben ist richtig zerstört worden. Ich schaue zurück und denke, also nee, das musst du wirklich nicht gelebt haben. Das ist kein lebenswertes Leben gewesen. Wie gesagt, ich habe erst seit 2 Jahren meinen Führerschein wieder, müssen Sie sich vorstellen. Nach, es war ja über 8 Jahre, habe ich ja gar keinen Führerschein mehr gehabt. Ich bin ja total, also mir ist alles genommen worden. Und LKW-Führerschein, ich habe letztens wieder nochmal angefragt, wie und was, ob ich den wieder kriegen würde. Ja, da kriegt man auch nicht genau Auskünfte, da müsste ich nochmal eine MPU machen, eine große MPU für einen LKW-Führerschein. Aber ich denke, was will ich als Frau mit 47 noch mit dem LKW-Führerschein, ne? Also da fühle ich mich jetzt mittlerweile zu alt. Damals war ich jung, dynamisch, ich hatte die Kraft, ich hatte den Elan, ich hatte alles, mir ist alles genommen worden. Und von daher, das geht alles gar nicht mehr. Also LKW-Führerschein nochmal bekommen, das heißt also nochmal eine große MPU, das ist Pi mal Daumen 700 € sind das, ne? Und dann wird sich im Einzelentscheid, treffen Sie danach die Entscheidung, ob ich die gesamte Prüfung neu machen muss. Mhm. Warum soll ich das machen? Das sind ja Vermögenswerte. Ne? Wo soll ich das herbekommen? Wie viel Vermögenswert haben Sie in der Zeit verloren? Auch durch diesen Wohnungsaufbruch? Also mein Wohnungsinventar hätte ich damals so, das waren 160 Quadratmeter, hat alles mir gehört, angefangen von Büro, Wohnung. Also wenn man 160 Quadratmeter, hätte man auf jeden Fall mit 100.000 D-Mark damals berechnen können. Also 50.000 € auf jeden private Fall. Private Unterlagen? Ja, private Unterlagen. Auch zum Beispiel, dass meine Autoversicherung, die ich auf 35% hatte damals, ne, ich kriege ja jetzt, auf jeden Fall muss ich ja wieder bei 125% anfangen. Ne. Gut, ich meine, wir machen das so, dass mein Bruder das jetzt auf sich laufen lässt. Und dann ich die Prozente, wenn sie runter sind, weil er hat schon niedrigere Prozente und dann überschreibt das mir eines Tages. Also wir Geschwister halten doch ein bisschen zusammen, ne? Wo man dann hier und da etwas noch gewinnen kann aus dem Verlust. Aber wenn man das alles summa summarum und was ich hätte verdienen können in der Zeit, ne? Was mir alles entgangen ist, also wenn ich nur monatlich mit 1.000 € berechne, nur, ne? Sind Riesensummen. Ja, sicher. Das sind Riesen-Megasummen. Und dann eben diese verlorene Zeit. Ne? Man ist ja von allem weg. Ne? Und wäre ich in der Materie drin, hätte ich mich ja dauernd auch weitergebildet gehabt. Ne? Man ist ja von allem weg. Man ist ja wie so ein kleines Kind, was wirklich neu anfängt, aber nicht mehr die Kraft hat als Jugendlichen. Dürfen sich andere Personen bei Ihnen melden, die ähnliche Erfahrungen haben? Die ähnliche Erfahrungen auch von der Psychiatrie geschädigt? Ja. Denn es fragen ja manche Leute, ne? Ja. Natürlich dürfen die das. Es gibt ja manchmal Leute, die fragen, ich suche Menschen, die das etwas Ähnliches erlebt haben, dann könnte ich zum Beispiel diese Rufnummer weitergeben. Mhm. Denn nur dadurch kann man ja eine größere Gemeinschaft aufbauen und einmal diese Leute besiegen, diese Korruption. Ganz genau, diese Korruption, das sind also Psychiatrie, das ist für mich ein Bereich, wo dann Medikamentenstudien gemacht werden auf Kosten der Menschen. Ja, ne? Experimente. Ja, Experimente, aber halt ohne meine Erlaubnis, weil in Amerika, da gibt es ja Experimente, wo man sich dann freiwillig melden kann und dann kriegt man auch noch schön Geld. Und hier wird es also einfach zwangsweise. Ne? Mhm. Und das ist alles nicht in Ordnung. Und ich weiß ja nicht, was für Schäden es noch in mir dran gelassen hat. Ne? Das kann ich ja heute gar nicht wissen. Ja. Also auf jeden Fall, ich fühle mich seither schon gestört, sage ich ganz ehrlich. Ich war nicht gestört, aber die haben mich gestört gemacht. Ja, sicher. Das auf jeden Fall. Also wer nicht gestört ist, der wird's gemacht. Das ist ganz logisch. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss. Und ich will mal gucken, ob die andere Person noch einmal bei mir anruft. Auf Wiederhören. Wiederhören.